Ich möchte zunächst für die Gelegenheit an der Verleihung eines der wichtigsten kulturellen Preise unseres Landes mitzuwirken, herzlich Dank sagen. Ich habe für diese Dankbarkeit gute Gründe. Als Politiker in Bonn habe ich die Gestaltung eines friedlichen Nachkriegseuropa aktiv erlebt. Aus jahrelangem Bemühen um Verständigung und Zusammenarbeit mit unseren Nachbarvölkern habe ich die Erfahrung gewonnen, dass die entscheidenden Schritte dabei von Menschen getan wurden, die von den Leiden des Krieges und der Spaltung Europas am schwersten betroffen waren. Es fügt sich in dieses Bild ein, dass der Hörspielpreis der Kriegsblinden zu einer der hervorragenden Einrichtungen unseres kulturellen Lebens geworden ist. Ich glaube, dass diese Einrichtung nicht ganz unschuldig daran ist, dass sich das Hörspiel nach dem Kriege zu einer der wichtigsten Formen unserer Dichtung entwickelte. Denn die großen Autoren, die ihm den Rang großer Literatur gegeben haben, sind fast sämtlich frühzeitig vor diesem Forum geehrt worden und meist ehe sie Berühmtheiten waren. Dabei hat das Hörspiel neue Formen und Wege gefunden. Natürlich, sie blieben nicht unumstritten und auch dieser Hörspielpreis blieb es nicht. Ich glaube, es wäre ein schlechtes Zeichen für ihn gewesen, wenn sich nicht heiße Auseinandersetzungen um ihn entzündet hätten. Wo weder Köpfe noch Federn rauchen, ist auch kein Feuer. So ist der Preis geworden, was er heute ist. Eine Auszeichnung von hoher, verbindlicher Geltung. Der heutige Preisträger Alfred Behrens und sein Werk sprechen dafür. Ich bin nicht Jurymitglied und Außenminister tun ohnehin gut daran, mit Literaturkritik bei öffentlichen Anlässen Zurückhaltung zu üben. Ich möchte mich deshalb auf eine persönliche Bemerkung beschränken. Mir macht der Autor immer Eindruck, der es nicht nötig hat, die Missstände seinerzeit von der Bühne herab auf schwerem Säbel zu fordern, sondern der lieber die leichte und allerdings schneidende Klinge der Ironie gegen sie führt. Ich berufe mich dabei auf Juvenal, der meinte, nur wenn das Talent versagt, so schmiedet Entrüstung die Verse. Dieser Altmeister der Satire sagt ja auch, difficile est satiram non scribere. Bei solchen Zuständen sei es schwer, keine Satire zu schreiben. Offenbar wandte er sich damit an die echten Talente. Solche, die beispielsweise ein so vielschichtiges Gespinst aus Pop, Persiflage und Fantasie zu weben verstehen, wie das große Identifikationsspiel. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, der Hörspielpreis der Kriegsblinden hat den Autoren und der deutschen Literatur einen unschätzbaren Dienst geleistet. Er wurde sicher zur Förderung und Ermutigung einer noch jungen Kunstform gegründet. Ich sehe in ihm ein Signal der Ermutigung für uns alle. Der damalige Außenminister Walter Scheel.